ganzes Leben lang such ich schon nach dir und ich lass dich gehen. Jeder Stern sieht zu, schaut mich fragend an, können's nicht verstehen. Weil so etwas Wahres nur einmal entstehen kann. Sie glauben daran. Wenn das Liebe ist, was ich in mir spür, will ich es nicht. Hätte je gedacht, dass so ein Gefühl mir das Herz zerbricht. Die Zeit wird verschwinden, so wie die Erinnerung, so wird es sein. Komm und versteck mich vor all meinem Glück, weil ich geh einfach fort und komm niemals zurück, weil es besser so ist, wenn man die Liebe vergisst, bevor du fällst in das Loch und der Schmerz dich zerfrisst. Such mich nicht, keine Chance, weil ich geh einfach fort. Vielleicht find ich mein Glück an einem anderen Ort. Ich hab dich vergessen. Leben lang such ich schon nach dir und ich lass dich gehen. Hm.